Am 26. Juni erschien auf der Internet-Homepage des Landesvereins der Koreaner in den USA ein Artikel der in den USA ansässigen Koreanerin Kim Suk, in dem der südkoreanischen Präsidentin Park Geun-hye das erneute Täuschungsmanöver gegen das Volk vorgeworfen wurde. Die Verfasserin kritisierte die Äußerung der südkoreanischen Machthaberin auf dem sogenannten Trust-Banket für die verdienstvollen Teilnehmer des Koreakrieges, dass Nordkorea von den Anstrengungen der Völkergemeinschaft für den Frieden das Gesicht abwende und den gefährlichen Weg zur Isolierung und Konfrontation gehe.